Zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas berichteten am 12. und 13. August die kambodschanischen Nachrichtenagenturen und Sender über die historische Bedeutung der Befreiung Koreas. Die Nachrichtenagentur AKP, der staatliche Radiosender und der Sender FM 90.5 betonten, Präsident Kim Il-sung, der den 15-jährigen anti-japanischen bewaffneten Kampf siegreich geführt und die historische Sache der Befreiung Koreas verwirklicht habe, habe nach der Befreiung des Landes zuerst die Partei der Arbeit Koreas gegründet. Die DVRK, die an den Prinzipien Zuzi in der Ideologie, Souveränität in der Politik, Selbstständigkeit in der Wirtschaft und Selbstverteidigung zum Schutze des Landes unbeirrt festhalte und das Militärwesen allen anderen Angelegenheiten voranstelle, sei in einen unbesiegbaren sozialistischen Staat verwandelt worden, den selbst die stärksten Feinde nicht anzugreifen wagen.